machte seine Kopfkünste. In seinem Kopf war er der Schönste, in seiner Welt war er der Beste. Und sowieso wollte er immer alles haben, konnte sich niemals von etwas abwenden, wenn er schon mal in der Nähe war. Und dann war er ganz und gar verfallen. Deinem süßen Gift, deiner lügnerischen Schrift, deinen wohlwollenden Worten, deinen glorreichen Taten. Jeder wollte wohl deine Hand halten, doch er wusste, was er damit auf sich nimmt. Sie sind dir verfallen. Nun liegst du von mir wie ein nassgeweiltes Tier, doch lebst du noch und ich bin der Kopf. Einst warst du der Küchenmeister, nun scheiden sich hier die Geister. Ich entscheide, was mit dir passiert und wer hier am Ende was serviert. Vielleicht bin ich dann doch noch nett, frage dich, was ich zuerst erfinden soll. Ach, das ist dir ein Groll. Dabei bist du doch so adrett. Deine Haare, auf die du einst so stolz warst, deine Finger, denen du nun am Holz schaust, deine Hände braucht man auch nicht mehr, und auch die Füße stören sehr. Ich sehe, dass du Schmerzen leidest und dass du das Schreien doch vermeidest. Doch das könnte auch ganz einfach an dem Knebel in deinem Maul liegen. Meinst du, du würdest nicht belügen, wenn du die Konsequenzen kennst? Glaubst du, es würde dir etwas helfen, wenn du vor deinen Problemen wegrennst? Feiges Schwein, wie kann das sein? Ich kann dich nicht verstehen. Ich möchte den Grund sehen. Wieso nur sind sie dir verfallen? Wieso nur bin auch ich dir ein verfallen? Deine Gefühle sind mir nun egal. Ich schneide ein Stück nach dem anderen von dir ab. Schmal, ganz schmal. Ich möchte, dass du deinen Schmerz spürst, und ich möchte, dass du meine Motivation daran siehst. Langsam öffne ich dir deinen Bauch, dort drinnen sieht es sehr wüst aus. Gesammelt liegt dort Hass und Angst, mit der du einst bei mir ankamst. Wieso braucht ein Mensch all diese Innereien? Ich werde dich sogleich davon befreien. Genitalien überbewertet, obwohl deins doch im Blut erhärtet. Ich reiße dir den Arsch auf, so wie ich es einst für dich tat. Damals meinte, der Ausdruck ist nur bildlich, dieser Anblick nun ist herrlich. Mit schmerzverzerrter Miene, gar der Ohnmacht nahe, liegst du vor mir hilflos starr. Es zuckt die Wut, es spritzt das Blut in jede Ecke und landet im Sud. Dein Geschrei wird mir bald zu viel und ich schreie: Sei doch still! Kannst deine Fresse ja doch nicht halten, drum muss ich dir leider den Hals durchschneiden. Um dein Hirn schere ich mich sowieso nicht, viel zu groß ist die Angst, dir damit den Magen zu verderben. Nach all dem, was dort drinnen ist, neben der Leere in deinem Schädel, den ich gegen die Wand abgeschmissen, habe ich nun einen Darmwedel, der wird grad hinterhergeschmissen. Ich koche nun all das Verbliebene von dir. Hoffe, es stillt meine endlose Gier. Denn obwohl du es nicht glauben magst, ich habe ernst genommen, was du einst gesagt, und was ich sagte, war die Wahrheit. Sie verhilft mir nun zu einer Freiheit, einer Welt frei von dir.